Ich hab meine Spuren verwischt und mich auf den Weg gemacht, auf der Flucht, nur weg von dir. Heimlich, leise, in der Nacht, du weißt nicht, wo ich bin und ich weiß nicht, wohin. Hab den höchsten Berg bestiegen, hab das tiefste Tal durchquert, blieb erschöpft und hungrig liegen und plötzlich hab ich dich gehört und du stehst vor mir und du bist bei mir. Da. Ganz egal, wohin ich gehe, du bist da. Egal, was ich auch mach. Ich kann jetzt die ganze Welt. Hab die Kälte oft gespürt und doch nur wieder festgestellt, dass jeder Weg nur zu dir führt, egal wohin ich will, immer bist du das Ziel. Du bist da, du bist da, ganz egal wohin ich will.